La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mein PS-Schlitten-Cabriolet, über Stock und Stein gehör ich einem Tee. Die Glocken friedlich klingeln, den Geist schön froh gemacht. Wär das ein Spaß zu singen, einen Slayer-Song heut Nacht. Hey, Glocken klingeln den ganzen weiten Weg. Was für ein Spaß hier lang zu fahren und mein PS-Schlitten-Cabriolet. Glocken klingeln den ganzen weiten Weg. Was für ein Spaß hier lang zu fahren und mein PS-Schlitten-Cabriolet. Gut, mein liebes Kind, durch meinen langen weißen Bart geb ich dir ungefragt einen gut gemeinten Rat. Ist niemals gelben Schnee, mag er auch so verlockend sein. Steig lieber zu uns ein in unser 1 PS-Schlitten-Cabriolet. Hey, Glocken klingeln den ganzen weiten Weg. Was für ein Spaß hier lang zu fahren und mein PS-Schlitten-Cabriolet. Glocken klingeln den ganzen weiten Weg. Was für ein Spaß hier lang zu fahren und mein PS-Schlitten-Cabriolet. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Glockenklingeln den ganzen weiten Weg. Was für ein Spaß hier lang zu fahren und mein PS-Schlitten-Cabriolet. Glockenklingeln den ganzen weiten Weg. Was für ein Spaß hier lang zu fahren und mein PS-Schlitten-Cabriolet. Fantastisch. Das Stahlwerk fängt bald an. So sieht's aus. Am Sonntag gegen 8. Darum haben wir mitgebracht einen Slayer-Song heute. Ha ha ha.